Law and Grace. Heute geht es weiter mit dem Thema Gesetz und Gnade. And under it is you and God. Und darunter fällt du und deine Kinder. You and your children. Du und deine Kinder. You and a child. Du und ein Kind. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Two worlds on earth. Es gibt zwei Welten auf Erden. The natural world. Die natürliche Welt. And Christ's world. Die Welt von Christus. Two worlds on earth. Zwei Welten. You choose where you belong. Du entscheidest, wo du gehörst. As God's children, we have the right to operate in both places. Als Kinder Gottes haben wir das Recht, an beiden Orten zu funktionieren. You have to have Jesus to be able to live in His own world. Du musst Jesus haben, um in Jesus' Welt zu funktionieren. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. He wants us to live in His world, möchte, dass wir in seiner which Welt is His kingdom. Amen. Das ist sein Königreich. He wants us to live there. Dass wir dort leben. Until you live there, your joy will be temporary. Erst wenn wir dort leben, wird unsere Freude beständig sein. Until you live there, your peace will never be permanent. Erst wenn wir da leben, wird unser Frieden beständig bleiben. Praise the Lord. Hallelujah. He is in charge of His own world. Er kontrolliert seine eigene Welt. God's children have one problem. Kinder Gottes haben ein Problem. We don't know how to live in Christ's world. Wir wissen nicht, wie wir in der Welt von Christus leben. A lot are born again. Viele sind wiedergeboren. They are saved. Und errettet. But they don't know how to live in the world which they are born into. Also wissen nicht, wie man in der Welt lebt, in die sie geboren wurden. Amen. This world, Christ's world is quite different from the natural world. Die Welt von Christus ist anders als die natürliche Welt. They are not the same. Ist nicht gleich. They are like day and night. Ist wie Tag und Nacht. And you cannot even compare them. Man kann das nicht mal miteinander vergleichen. Amen. Amen. We don't know how to live in Christ's kingdom. Wir wissen nicht, wie wir in der in dem Königreich von Christus. And it is a big problem for God's children. Amen. Amen. Even for their children. Auch für ihre Kinder. Our children are suffering from, because we don't know how to live in Christ's kingdom and we don't know how to teach our children how to live there. Unsere Kinder leiden, weil wir es nicht wissen und weil wir es eben nicht wissen, können wir es ihnen, unseren Kindern nicht weitergeben. What they don't know, they cannot teach the children. Was Pastoren selbst nicht wissen, können sie ihren Kindern nicht weitergeben. You have to know things before you are able to pass it out. Du musst Dinge wissen, bevor du sie weitergeben kannst. Praise the Lord. Halleluja. Until we know how to live there. Erst wenn wir wissen, wie wir dort leben. What we have, was wir dort haben, will not come here into this world. Wird das, was wir haben, erst rauskommen. We have a lot of things there. Wir haben dort viele Dinge. In Christ's world. In der Welt von Christus. We are equipped. Wir sind ausgestattet. We are we are loaded. Wir sind aufgeladen. We have all our victory already. All unseren Sieg haben wir schon. But until you know how to live there, erst wenn wir wissen, wie wir dort what leben, you have there can never come into your physical life. Das, was in unserem geistigen Leben sich in unser physisches Leben offenbaren. We have all our victory already. Wir haben all unseren Sieg schon. Once you are born again, wenn du wiedergeboren once you have another spirit, wenn du einen anderen Geist hast, once Christ's spirit is now inside your own spirit, wenn der Geist von Christus in deinem eigenen Geist two spirit becomes one spirit, dann werden zwei Geister ein. Your spirit and Jesus Christ's spirit become one spirit. Dein Geist und der Geist von Jesus Christus werden ein. You are loaded with victory. Aufgeladen mit Erfolg. You are loaded with solution aufgeladen of all problems all over this world. Mit den Lösungen aller Probleme in dieser Welt. You have the solution, you have the keys. Was diese Schlüssel to all problems in this world. Zu allen Problemen auf dieser Welt. Is somebody getting it? Praise the Lord. And this, all the solutions, they are not to remain in the spirit. All diese Lösungen sollten nicht. The Lord wants them to come out. Der Herr will, dass sich das offenbart. Amen. Amen. He wants them to come out. Er will, dass sich das offenbart. So that we will live the beautiful life that He came to give us. Damit wir das schöne Leben führen, was er uns gegeben hat. You know, if we are well, if we have everything there, wenn wir dort alles haben, and here we are nothing, we don't have anything. Wenn wir hier nichts haben, you know, how are we going to enjoy Him? Wie sollen wir ihn genießen? Is somebody getting it? You know, it's not, you know, it's not suffering as smiling. Sie sollen nicht leiden dabei lächeln. Is somebody getting something? Mm. Amen? Amen. Christ wants us to enjoy. To enjoy everything that he gave us. Christus will, dass wir alles genießen, was er that uns he has given us. Was er uns gegeben here hat, on earth. Hier auf Erden. You know, heaven is not until you die. Der Himmel fängt nicht erst an, wenn wir sterben. Heaven starts from here. Fängt von hier an. Praise the Lord. Halleluja. And also hell starts from here. Genauso fängt die Hölle aber auch hier an. Hell is not until you die. Die Hölle fängt nicht erst an. It starts from here. Sondern sie fängt hier an. If you don't have Christ, you are already in hell. Wenn wir Christus nicht haben, sind wir schon in der Hölle. Praise the Lord. Halleluja. You know, in Galatians 1, verse 3 and 4. Galater 1, 3 und 4. Praise the Lord. Halleluja. Galatians 1, 3 and 4. He said, grace be to you and peace from God the Father and from our Lord Jesus Christ, who gave himself for our sins, that he might deliver us from this present evil world, according to the will of God and our Father. Praise the Lord. Hallelujah. The will of God and the will our of Father. Unseres Vaters. Talk about two things there. God. God. And our Father. Unser Vater. Amen. Mm-hmm. You choose to make him your father. Wir entscheiden, ob er unser Vater ist. So only through Christ he is your father. Nur durch Christus ist er unser Vater. He is the creator for everybody. Er ist der Schöpfer von jedem. He is the creator of everything, including Lucifer. Und von allem, sogar vom Satan. Amen. Amen. But you choose him to be your father. Aber du entscheidest, ob er dein Vater ist. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. You know, the Bible, you know, people always say there is one God. Leute sagen, es gibt einen it's Gott. True, there is one God. Das stimmt. And also, you know, it said God and our Father. Unseres Gottes und Vaters. Amen. Amen. But to be, for him to be your father is another grade. Aber dass er dein Vater ist, ist ein anderer. It has to go through Jesus Christ. Das geht nur durch Jesus Christus. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. He said he has delivered us, and not he's going to deliver us. Er hat uns herausgerettet und wird uns nicht mehr herausretten. Who gave himself for our sin that he might deliver us from the present evil world, according to the will of God. We have been delivered if wir you are saved. Wenn wir errettet sind. If you are saved, you have been delivered. Dann wurdest du herausgerettet. But until you know that you have been delivered, you are not even delivered. Wenn du nicht weißt, dass du herausgerettet worden bist, bist du nicht herausgerettet. Amen. Amen. Until you know that you have been delivered, erst wenn du das weißt, Satan will keep on stealing, killing and destroying. Sonst wird der Teufel weiterhin stehlen, töten und zerstören. He knows those that know that they are delivered. Er kennt die, die wissen, dass sie errettet sind. Amen. He said, Jesus I know, Paul I know. Paulus kenne ich. Amen. He know who know you know that he know if you really know that you are delivered, weiß, you have been delivered. Weiß, dass du errettet worden. That you already have victory. Also, wenn sie Satan know. Weiß, and he is afraid of you. Er hat Angst vor dir. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. We have been delivered. We have victory already. Wir haben schon sie geworden errettet. Religion have taught us a lot of wrong things. Religion hat uns viele falsche Dinge beigebracht. You know, religion is everything. Is things in this world. Things in this world. You cover it with Christ. Religion bedeutet, dass man Dinge dieser Welt nimmt und sie mit Christus anmalt. You take things in this world. Und Dinge, die auf dieser Welt. Their joy, their peace. Ihre Freude, ihren Frieden. But just say in Jesus' name. Und sagt einfach in Jesus' Namen. Take their joy, their peace, their you know, their everything they are doing. Alles, was sie machen. Amen. What they believe in. Woran sie glauben. Amen. A good man. Amen. What if you do good, you. If you do good, you receive good. If you do bad, you receive bad. In Jesus' name. They cover it with Jesus' name. Sie nehmen die Lehren dieser Welt und bedecken sie mit dem Namen von Jesus. If you love your If you can hate your enemy. Kannst deine Feinde hassen. But in Jesus' name. In Jesus' name. You it's good. You love those that love you alone. But in Jesus' name. You know, they take things in this world and they cover it with Jesus. The inside is not Christ. But the outside, they cover it with the name of Jesus. You know, remember Jesus said, on that day he will say, get away, you workers of iniquity. Because weicht von mir, ihr Gesetzlosen. You heal in my name. Ihr habt meinem Namen but your heart does not belong to me. Euer Herz gehört nicht mir. Is somebody getting it? You did a lot of things in my name. That is Matthew 7. Amen. You did, you know a lot of things. Viele Sachen. You deliver people in my name. Ich hab Leute erlöst in meinem Namen. Amen. But your heart. Aber euer Herz. Belong to you and not to me. Und nicht mir. The inside is flesh. Das Innere ist Fleisch. Cover with the name of Jesus. Das bedeckt ist mit dem Namen von Jesus. Amen. Amen. The inside is always flesh. Das Innere ist immer Fleisch. But the outside is covered with the name of Jesus. Das Äußere ist bedeckt mit dem Namen von that Jesus. Is not Christ. Das ist nicht Christus. Christ is inside Christ, the outside Christ. Christus ist in Christus und auch äußerlich Christus. Amen. But the root and the fruit is Christ. Christus. Amen. Amen. But for them, the root is not Christ. Ist die Wurzel it's flesh. Christus. It's Satan. Ist der Teufel. It's demonic. Ist Teufel. But the fruit aber die Frucht is, you know, it's, you can see the painting is Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Yeah. You know, those we call our children. Die Leute, die wir unsere Kinder nennen. Let us be there for them in Christ. Lasst uns für sie da sein in Christus. Amen. Amen. Those we call our children. Die wir unsere Kinder nennen. Let us be there for them in Christ. Lasst uns für sie da sein in Christus. Both the inside and outside. Innerlich let äußerlich. It be Christ. Lasst uns Christus ist. In fact, our children are supposed to be our children. Alle Kinder sollten unsere Kinder sein. Amen. Mhm. If you look at Proverbs 22 again. We were there on Sunday. Let's go there again. Proverbs 22. Sprüche 22. This message it seems is getting brighter. I'm sure on Sunday we'll talk about it again. Amen. Because the Lord brought a lot of things we cannot cover on today. Amen. Amen. Proverbs 22, verse 6. Sprüche 22, verse 6. He said, train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. Amen. Amen. If you look at the A part of it, train up a child. He did not say train up your child. Ich hätte gewöhne den Knaben, ich hätte nicht gewöhne deinen Knaben. He did not say your child. Nicht deinen Knaben. A child. Sondern den Knaben. You might not be the biologic father or mother, but that child, you are to train that child with Christ. Biologischer Elternteil dieses Kindes, aber dennoch sollst du dieses Kind mit Christus erziehen. You might not be the one that gave birth to this child naturally. Amen. But that child can even spend a second with you. Can spend hours with you. Can spend weeks with you. Months with you. But train the minute, the time you have with that child, train that child with Christ. Is somebody getting it? You know, this is modern. You know, when we talk about train you and your children, or you and your child, it is as if who you gave birth to. Und wenn wir über Kinder sprechen, denken wir direkt, es geht um die Kinder, die wir gezeugt haben. Here the Bible is talking about all of us. Aber hier spricht die Bibel über uns. We are our parents. Wir sind alle Eltern. You know, Jesus called you his own mother. Jesus hat uns, in Matthew 12. Hat uns unsere eigene, seine eigene Mutter genannt. Is somebody getting something here? Praise the Lord. Hallelujah. It means all children. Das heißt alle Kinder. Your true children are not are not those you even gave birth to. Deine wahren Kinder sind nicht die, die du gezeugt hast, nur. They are those the Lord called your children. Sondern sind die, die der Herr deine Kinder nennt. I don't know if somebody is getting it. You have to be in the spirit to get what I'm saying. Du musst begeistern, was du verstehen. Those the Lord call your children. Die, die der Herr unsere Kinder nennt. Amen. Amen. If you look at Abraham, for example, Abraham in Genesis 22, in 1. Mose 22, God said, give me Isaac, your only son. Er hat gesagt, gib mir Isaac, deinen einzigen Sohn. But Isaac, Ishmael was already there. Ismael war schon da. Amen. Amen. He said, Isaac, your only. Because that's who is coming from me. Denn das ist der, der von mir kommt. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Train up a child. That child might not even be your biological child. Wir sollen diesen Knaben erziehen in Christus, und dieser Knabe muss sich unser biologisches Kind sein. A child might spend some hours with you. At any time you have children. Ein Kind kann vielleicht. So it will take care of them. Verbringen. Train them with the love of Christ. Aufpasst, aber erziehe es mit der Liebe von Christus. Amen. Amen. One thing with the love of Christ is that once it comes to Christ, it is divine. Die Liebe von Christus ist göttlich. It is divine. Sie ist göttlich. We'll talk about divine later. Amen. Amen. Because you know, if you look at it, he said, you know, little mustard seed. Jesus talked about mustard seed. Jesus hat über ein Senfkorn gesprochen. Amen. Amen. He said, look small. Es sieht klein aus. The time you spend with that child looks small. Zeit, die du mit but the Christ you give is not small. Aus, aber I don't know if somebody is getting it. Amen. The child, you know, the time might be so short. Die Zeit ist vielleicht ganz but kurz. The Christ's word is never small. Aber das Wort von Christus because ist the Bible groß. Call it a mustard seed. Es ist ein Senfkorn. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Who will help us to go to that of mustard seed? Somebody should help us. Amen. Mm-hmm. Praise the Lord. Amen. Matthäus 13. Matthew 13. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Matthew 13:31. Another parable put he forth from 31, please. Unto them, saying, the kingdom of heaven is like to a grain of mustard seed, which a man took and sowed in his field, which indeed is the least of all seeds. Are you getting something? The time you spend. That child is going to spend with you can be so short. But the word, that Christ's word that you are going to speak to that child is a grain of mustard seed. Was du zu diesem Kind sprechen wirst, ist wie ein Senfkorn. Amen. Amen. That once you sow it, wenn du siehst, the Holy Spirit take control. Ist der Heilige Geist in Kontrolle. If somebody says something. Mm-hmm. It's like, you know, anytime God's children, we are doing things, it's special. Wenn Kinder Gottes etwas tun, ist es besonders. You know, David. David remember David? When he was going to kill Goliath. Als er Goliath getötet hat. You know, Goliath covered all the body. Goliath war bis auf die Zähne. Everything was covered. Gerüstet. But only here was open. The forehead here. Nur seine Stirn war offen. And when David took the stone, David, he threw it. The Holy Spirit took control. Mit der Steinschleuder, and landed it on the forehead where was that very place that was open. Hat der Heilige Geist den Stein genommen und ihn I don't know if somebody is getting it. Passiert. The forehead. Die Stirn. Don't underrate the Holy Spirit. Wir dürfen den Heiligen Geist nicht unterschätzen. That's why the little time. You have with children. Let it be Christ that you speak to them. Let it be Christ that you sow into them. The seed that you sow into them. Amen. If it is just the blood of Jesus, pour it on that child. Is somebody getting it? Praise the Lord. I've learned it a lot. Anytime I took Jezreel with me or I have Seraya. Ich habe das the blood of Jesus. I'm always pronouncing Christ into them. Wenn ich das bei mir habe, dann spreche ich immer Christus über sie. Amen. Amen. And we have to learn it. It's very, very important. Because you train that child to live Christ, the life of Christ. Das Leben von Christus zu haben. You are sowing seed. You are sowing Christ into that child. And that child will never remain the same. Will be what who you know, whatever Christ wants him to be, that's who that child will be. Was immer der Herr möchte, was aus dem Kind wird, das wird es auch sein. Amen. Amen. No Satan can take control of that child. Kein Teufel kann. Because the seed there is a seed, the Holy Ghost fire. Weil dieser Same ist der Heilige Geist. Amen. That child is covered with the blood of Jesus. Anytime I call a baby, once you tell me to carry a baby, it's the blood of Jesus I call. Schütte ich immer das Blut von Jesus auf dieses Kind. Yes, yeah, you want to say something. Ich erinnere mich daran, dass als wir Snowy hatten, diesen kleinen Hund, hast du auch mal morgens für den gebetet. Ja. Yeah. So süß. Ich wurde Dog. I say, well, I pour the blood of Jesus on you. I cover you with the blood of. You know, even when I'm watering, when we're having tomatoes at the back in garden, I pour to our I'm pouring water. I pour the blood of Jesus on even garden. I covered everything with the blood of Jesus. Amen. We are to learn it. It's so wonderful. Amen. Anything that comes to you, that thing, if it is not Christ, it must be changed to Christ. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. There is no... Okay, let me finish it. Let's... Matthew 13 from verse 31. Matthew, he said, another parable put he forth unto them, saying, the kingdom of heaven is like to a grain of mustard seed, which a man took and sowed in his field, which indeed is the least of all seeds. But when it is grown, it is the greatest among herbs and becomes a tree, so that the birds of the air come and lodge in the branches thereof. Whatever you sow into a child, was immer du in ein Kind siehst, is a big victory. Ist ein großer Erfolg. Amen. Amen. And that's why those you allow to go, your children to go to, you have to even be careful. Sie musst aufpassen, wo deine Kinder hingehen, wer auf deine Kinder aufpasst. If somebody is not of Christ, du weißt nicht von Christus, and he can destroy something, kann es it can pollute something. Etwas zerstören, etwas verunreinigen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. We have the power to change things a lot. Die Kraft, God Dinge zu ändern, als Kinder Gottes. Amen. Amen. Learn to bless everything. Lernt alles zu segnen. If even whatever is not blessed, don't bless it. Wenn es nicht gut ist, dann segnest du es dann. Jesus was having just 2 fish and 5 loaves. Jesus hatte nur 5 Brote. He did not curse it. Er hat es nicht verflucht. He blessed it. Er hat es gesegnet. And it was able to feed thousands. Deswegen war es in der Lage, Tausende satt zu machen. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. There is nothing that is not good before God's children. Nichts ist nicht gut vor dem für Kinder Gottes. Also nicht gut. If even your child is behaving, he's not behaving well. Amen. And you have, you know, that child, you know, at the beginning you did not know even how to train that child. Am Anfang das Kind nicht richtig, but now you now know the truth. Erzogen hast, dann, und du hast später die Wahrheit erkannt. Amen. Amen. Then it is over for the lies of Satan. Dennoch schon vorbei für die Lügen des Teufels. Amen. Then you start. Dann fängst du an. And start speaking Christ unto Christus this child. Amen. Amen. It might not. At the beginning, it might seem as if it's not even working. Vielleicht ist es so, als ob es nicht funktioniert. But it is like a grain of mustard seed. Wie ein Senfsamen. You know, it is like that stone that David threw to Goliath. Den David. He did not miss the point. Er hat das Ziel nicht verfehlt. Amen. Amen. Because the Holy Ghost is always in charge once you release Jesus. Der Heilige Geist ist immer unter Kontrolle, wenn du Jesus freilässt. When Jesus come out from you, Jesus as God's children, when Jesus is coming out, Jesus aus uns the Holy Ghost take control of everything. He's the one now working. Er arbeitet dann. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. There is no example of Christ's grace anywhere. Es gibt so ein Beispiel von der Gnade von Christus. Everything of Christ are all divine. Alles von Christus ist göttlich. Let's go to 2 Peter 1. 2. Petrus 1. Praise the Lord. Let's go to that of divine now before we go to others. Amen. Amen. Divine. Everything of you, they are divine. Alles von dir ist göttlich. Amen. Amen. We are not natural people. Wir sind keine natürlichen Menschen. And that's why natural things cannot even follow us. Deswegen können natürliche what pursue, they cannot pursue uns nicht jagen. Us. What threaten, they cannot threaten sie us. Kann uns nicht bedrohen. You know, Jesus came here. Jesus kam he was not threatened by what threatening people today. Er hat das, was die Leute even Paul, you know, if you just look at all of them, they were not threatened. Sie hat das nicht bedroht. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And that's why Jesus said, until we are like those little children that are not threatened by whatever is going on in the world. Deswegen sagt Jesus, wir müssen wie diese kleinen Kinder sein, die durch nichts, was auf dieser Welt passiert, sich bedroht fühlen, weil sie ihre Eltern kennen. Praise the Lord. Hallelujah. 2 Peter 1. 2. Petrus 1. Verse 1 to 4. 1 to 4. It says, Simon Peter. A servant and apostle of Jesus Christ. To them that have obtained like precious faith with us through the righteousness of God and our Savior Jesus Christ. Here it says we have the same faith like Jesus. Hier steht, dass wir den gleichen Glauben haben wie Jesus. We have the same faith like Peter. Wir haben den gleichen Glauben wie Petrus. The same faith like Paul. Den gleichen Glauben wie Paul. You have the same faith like me. Wir haben den gleichen Glauben. The problem is unbelief. Das Problem ist Unglauben. Amen. What you watch, what you listen to. Was du dir anschaust, was du dir anhörst. Makes you to doubt your to make you know fight your faith. Bekämpft dein Glauben. Amen. Amen. I don't go there where you go to. Ich gehe nicht dahin, wo du hingehst. And not if nothing fight my faith is solid. Wenn mein Glaube von nichts angegriffen wird, dann ist bleibt mein Glaube auch solide. Is somebody getting it? Amen. Amen. Amen. We all have the same faith. Wir alle haben die gleiche Menge an Glauben. The same measure of faith. Die gleiche Menge an Glauben. But the problem is unbelief, doubt. Ist Amen. What? Zweifel. You know, the doctor can tell two of us the same thing. Der Arzt kann das gleiche the same report über uns sprechen. That we have because maybe we are sick. Wenn wir eine Krankheit haben. But I will be in faith and be praising the Lord. And you will be weeping. Und du wirst weinen. And believe what the doctor. Das Glauben, you, are you getting was it? Der Arzt sagt. Amen. Amen. Because I don't value what the doctor aber says. Ich schätze nicht das, was der Arzt and that's why what you value, who you also, value is worse will make you cry. Wird dich auch bewegen und, I don't know if somebody is getting it. Let me leave there because it's not where then we are going to. Verse 2. He said, grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God and of Jesus our Lord. Verse 3. According to his divine power. Divine. Göttliche Kraft. Christ's power is divine. Gottes Kraft, die Kraft von Christus. Has given unto us all things that pertain unto life. He has given us all things. If you have Jesus Christ, you have all things. Jesus haben wir alle Dinge. Your spirit is loaded. Unser Geist ist erfüllt. It's like a woman pregnant. Ist wie eine Frau, die schwanger and he wants that baby to come. No, that baby will be laboring to come out. Und dieses Baby möchte rauskommen. Amen. Amen. As the mother is laboring, so also that baby is laboring to come out. Mutter arbeitet, arbeitet auch das Kind. They are both laboring to come out. Beides arbeitet, um herauszukommen. And you know, Jesus wants to come out. Jesus möchte sich he wants the world to see him. Er möchte, dass die Welt ihn sieht. He wants the world to see the life he has given you. Er möchte, dass die Welt das Leben sieht, was er and as some of us want the world to see them, to see what we have, the Christ in us. Einige von uns wollen, dass die Welt den Christus the life he has given us. Sehen, was er uns so but how we go about it. Aber wie wir das machen, a lot of us don't know how to go about nicht, it. Amen. Amen. Religion cannot teach you Christ. Religion kann dir Christus nicht beibringen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. According as the divine power has given unto us all things that pertain unto life and godliness through the knowledge of him that had called us to glory and virtue, whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by this ye might be partakers of the divine nature. Everything of Christ, they are divine. Alles von Christus ist göttlich. Divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Praise the Lord. Hallelujah. Divine means supernatural. Göttlich bedeutet übernatürlich. It means greater. Das heißt größer. It means greater than the natural. Größer als das Natürliche. That is why without Christ you cannot live greater than the natural. Also ohne Christus können wir nicht größer als das Übernatürliche, größer als das natürliche Leben. Without Jesus Christ, ohne Jesus Christus, you cannot live his divine life. Können wir sein göttliches Leben nicht führen. His divine joy. Seine göttliche Freude. You cannot have his divine joy. Du kannst seine göttliche Freude nicht haben. You know the joy of this world. Die Freude dieser Welt. The joy of there is no problem. Die Freude darüber, dass es keine Probleme gibt. But the joy of Christ is not the joy of there is no problem. Aber die Freude von Christus basiert nicht auf der Abwesenheit von Problemen. A problem can cover everywhere. Probleme können überall sein. But you still have joy. Aber dennoch hast du Freude. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Everywhere occupied with problem überall upon problem. Probleme. Then your joy is so, you know, your joy is the joy that the world cannot understand. Freude, die Welt nicht verstehen kann. Amen. Problem can be everywhere. Probleme können überall. That your peace is so solid. Aber dein Friede ist that the world, the natural people cannot even understand it. Und how so can you have peace in the midst of all these problems? Dass die natürliche Welt das nicht versteht. That you can still praise the Lord. Dass du den Herrn immer noch preist. You can still worship him. Ihn immer noch anbeten kannst. You can still preach him. Ihn immer noch predigen kannst. Is somebody getting it? Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. His divine peace. His divine rest. You need him for his divine everything. Wir brauchen ihn für alles. His divine joy. Amen. Amen. His divine love. Seine göttliche Liebe. His love is divine. Seine Liebe ist his peace is divine. Seine Friede his freedom is divine. Seine Freiheit ist his grace is divine. Everything of Christ, they are divine. Alles von Christus ist göttlich. And that's why they are so powerful. Und deswegen ist es so kraftvoll. And then, you know, we depend on divine power. Wir verlassen uns auf die göttliche. And that's why when we are doing things, people want to copy us. You don't copy God's children. Aber wir können Kinder Gottes imitieren. You fall into problems. Sonst kriegen wir Probleme. You don't copy God's children. Remember, they wanted to copy Paul. And the evil spirit said, Jesus, I know, Paul, I know, who are you? Und dieser böse Geist hat zu diesen Leuten gesagt, Jesus kennen wir, Paulus somebody kennen get wir. It? Wer seid ihr? You get it, please. Mm-hmm. You know, they wanted to copy. Sie wollten copy them. Sie kopieren. You cannot copy God's children. Du kannst Kinder Gottes nicht kopieren. You know, that you go to church does not make you a child of God. Dass du zur Kirche gehst, macht dich zu einem Kind Gottes. Amen. That you sleep in the church does not make you a child of God. Dass du in der Kirche wohnst, you must be hungry of that truth. Du musst hungrig sein nach dieser Wahrheit. Must be looking for hungry of Jesus Christ. Hungrig nach Jesus. He said, those that are hungry of me, I will feed them. Die, die hungrig sind nach mir, die werde ich auch satt machen. You know, his freedom is divine freedom. Seine Freiheit ist eine göttliche Freiheit. You know, Paul and Silas, they understood that freedom. Paulus und Silas haben diese Freiheit verstanden. They knew what that freedom sie wussten, is. Dass diese Freiheit and that's why when they were in prison, sie im Gefängnis waren, as they were praising the Lord in prison, haben im Gefängnis. Amen. Amen. Even in prison, they were having peace. Auch im Gefängnis hatten sie Frieden. Upon the problem, the peace that they were having was what man cannot understand. Frieden, den sie is somebody getting die, it? Die Welt nicht verstehen kann. You know, those outside that believe they are free, they are not in peace. Die, die draußen sind, sie glauben es nicht im Frieden. But somebody that have Christ. Die, even in prison, you still have peace. Hast du Frieden. Amen. Amen. Amen. Just like Paul and Silas. So wie Paulus und Silas. They were praising God. Den Herrn gepriesen. And you know, there was earthquake. Und es gab ein Erdbeben. And the gate, you know, everything was free for them to go. Und alles hat sich But they gemacht. Did not go. Aber sie sind nicht Because they understood the divine freedom. Weil diesen göttlichen Frieden That is not the freedom outside, the freedom inside. Dass nicht um den Frieden da draußen geht, sondern den Frieden innen drin. It's not about you are not in freedom, it's about you don't have Christ. Es geht nicht darum, aus dem Gefängnis frei zu sein oder in Freiheit zu leben, sondern es geht darum, Christus zu sein. Praise the Lord. Amen. Amen. They understood this freedom. Sie haben diese Freiheit verstanden. That is not about what man called freedom. Das ist schon das geht, was der Mensch It's Freiheit nennt. It's what Christ called freedom. Was Christus Freiheit nennt. No matter where you are, God's children, ja. You are free. Kinder Gottes sind frei. This is what you have, what they call Corona. Auch wenn du Corona hast. If you are a child of God, you are free. Bist du frei. Before that problem comes, you already Vor have it. Problem hast du schon Erfolg. Amen. Amen. All you need to do is just speak to those Alles, things. Was du tun musst, ist, diesen Dingen zu sprechen. Amen. Amen. He says, speak to the mountain. Sprech zu dem Berg. And the mountain will obey you. Der Berg wird dir gehorchen. Is somebody getting it? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Speak to your body. Your body is to obey you. Dein Körper muss dir gehorchen. Amen. Speak to whatever demon is outside there. Sprich zu diesen Dämonen. Amen. You know, you all know when if any visitor comes, that visitor must go. Ein Besucher kann muss auch wieder gehen. Amen. Amen. A visitor is not there to stay. Ein Besucher ist nicht da, um zu bleiben. Those sickness is not there to stay. Die Krankheit ist nicht da, um zu bleiben. It's not there to bring you down. It's not there to promote Christ. Christus zu fördern. Whatever Satan throws at you is there to promote Jesus. Da, um Christus zu fördern. Praise the Lord. Hallelujah. In Philippians 4, verse 7, talks about peace. Praise the Lord. Verse 7. Amen. Please quickly go there, please. Philippians 4, verse 7. Praise the Lord. Hallelujah. Jenny, will you help us to reach out? Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Amen. He said, and the peace of God, which passeth all understanding. The peace of God that not the natural people cannot understand. Der Frieden Gottes, der die natürlichen Leute nicht verstehen können. You have to be in the spirit to understand it. Du musst im Geist sein, um ihn zu verstehen. Amen. For Paul and Silas to be able to sing in prison and praise the Lord. Im Gefängnis den Herrn preisen konnten. Amen. Du musst im Geist sein, um das zu verstehen. For them to be able to have peace. Dass sie Frieden haben konnten. Amen. It's only those in the spirit that can understand Nur die im Geist können das verstehen. The natural people cannot understand Die natürlichen Leute können das nicht verstehen. It's a which the world cannot understand. Amen. Amen. And the peace of God which passeth all understanding. The natural understanding cannot understand it. Der natürliche Verstand kann das nicht greifen. You have to have divine understanding to understand it. Ein göttliches Verständnis haben, um das zu greifen. No natural man can understand it. Kein natürlicher Mensch kann das verstehen. Praise the Lord. Hallelujah. Also divine patience. Auch göttliche Geduld. Divine patience is with faith. Göttliche Geduld ist Glauben. Let me see where it is. Hebrew, I think it's. Let me go there. Faith. That's divine. Divine patience. Praise the Lord. Hallelujah. Hebrews 6. Verse 12. He said that you be not slothful, but followers of them who through faith and patience inherit the promises. faith and patience. That is how you inherit the promises of God. So erben wir die Versprechen des Herrn. This patience is the patience. It's a divine patience. Not, it is not the patience of the world. Das ist eine göttliche Geduld und nicht die Geduld dieser Welt. The patience of the world cannot inherit the kingdom of Christ. Denn die Geduld dieser Welt kann das Königreich Gottes nicht erben. His patience, one of the fruit of the Spirit is the patience of the Lord. Eine der Frucht des Geistes ist die Geduld des Herrn. That is Galatians 5:22-23. Galater 5 lesen wir das. It is, you know, it said the fruit of the Spirit. Now name them. Love, joy, peace, you see? Including patience. Und das auch Geduld. Amen. Amen. That is the fruit. Das ist eine Frucht. It's coming from as you allow Christ to be in your heart. Wir zulassen, dass Christ as you cooperate with him, you have patience. Haben wir auch diese Geduld. Is somebody getting it? If you cooperate with him, wir you will be. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. And also long suffering. Auch Langmut. Don't look at the time. Ich schaue nicht auf die Zeit. Don't look at the age. Ich schaue nicht auf das Alter. Don't look at, you know, you don't look at people. Ich schaue nicht auf Menschen. Don't look at who are making it. Auf die Leute, and who die schaffen, are those that are still behind. Und die immer noch hinter uns. Don't compare yourself to any of them. Vergleichen uns mit niemandem. Amen. Amen. Your focus is completely Christ. Unser Fokus ist vollkommen auf Christus. He never comes late. Er ist niemals spät. Not late in his calendar. Er ist niemals spät dran. Amen. In his dictionary. Amen. Amen. If you look at, you know, Samuel. Samuel war spät. You know, Samuel came late. Samuel war spät dran. When he told Saul, King Saul, he was coming. Als König Saul gesagt hat, dass Amen. Er he came late. Er war spät dran. You know. And Samuel said to King Saul, "You have done foolishly for not waiting for me, because God never late." Und Samuel hat zu König Saul gesagt, du hast närrisch gehandelt, du hast dumm gehandelt, weil du nicht gewartet hast, weil Gott niemals zu spät ist. Allow his time to be your time. Lass du das sein. He knows the time more than you. Er kennt die Zeit besser als du. Amen. Praise the Lord. Amen. He knows the time more than you. Amen. Amen. In the natural, yes, Samuel was wrong. But we are not natural people. Gesehen, in the natural, yes, your age is going, but we are not natural people. In the natural, yes, time is going, but we are not natural people. Läuft die Zeit, aber wir sind keine natürlichen Menschen. That's how you are. What you are able to remind people that speak with you. Daran sollst du Leute erinnern, die that says, don't look at the time. Wieso schaust du schon don't look at, you know, your age. Don't you look at this, don't you look at that. Say, just the, all you need to tell them is that you are not a natural man. Don't be ashamed of it. Amen. Amen. And then we want to be like you. Sie werden, so wie du sein wollen. Because the world, this world today is full of rat race. Weil diese Welt ist voll von Stress und Zeitdruck. Amen. Amen. Rat race. Zeitdruck. People are running. Praise the Lord. Amen. Divine means it is bigger and greater than man. Göttlich bedeutet, dass es größer und mächtiger als der Mensch ist. It is bigger and greater than man. Mächtiger als der Mensch. The problem with God's children is that we don't know who we are. Das Problem mit Kindern Gottes ist, dass wir nicht wissen, wer wir sind. And we don't know how great we are. Wir wissen nicht, wie groß wir sind. We don't know how great we are. Wir wissen nicht, wie groß wir sind. Remember, he called us ambassadors. Erinnert euch, er Second hat uns Botschafterin genannt. And in 1 Peter, let's go to this one. 1 Peter. 1. Petrus. Praise the Lord. Halleluja. Remind yourself always who you are. Dich daran, wer du bist. Amen. Amen. Especially in time of need. Besonders in wenn wir im Mangel sind. In time of problems. Wenn wir Probleme haben. Amen. Amen. Remember the son. The son, your father. The son you are. Erinnere dich Remind yourself. You know, David had to encourage himself in the Lord before he could have victory. Amen. Mm-hmm. You remember, you encourage yourself. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. You allow the Holy Spirit. You cooperate with the Holy Spirit. Once you remember, it means you are cooperating with the Holy Spirit. Mm-hmm. If you can remember Jesus, it means you are cooperating with Wenn du dich an Jesus erinnerst, dann heißt das, dass du mit dem Heiligen Geist kooperierst. 1. Peter 2. 1. Petrus 2. Praise the Lord. Halleluja. 1. Peter 2 from verse 1. 1. Petrus 2, Vers 1. I love you very well. Amen. It says, wherefore, laying aside all my lies and of guilt, and hypocrisy, and envy, and all evil speaking, as newborn babes, desire the sincere milk of the word, that you may grow thereby. Amen? Amen. If so be, you have tasted that the Lord is gracious. Verse 4. To whom coming, as unto a living stone, disallowed indeed in need of men, but chosen of God and precious. 5. You also, as lively stones, are built up a spiritual house and holy priesthood to offer up spiritual sacrifices acceptable to God by Jesus Christ. Verse 6. Wherefore, also it is contained in the scripture, behold, I lay a Zion on a chief cornerstone, elect, precious, and he that believeth on him shall not be confounded. Verse 7. Unto you therefore which believe, he is precious. But unto them which be disobedient, the stone which the builders disallow, the same is made the head of the corner, a stone of stumbling and a rock of offense, even in them which stumble at the word. Being disobedient, whereunto also they were appointed. But you are a chosen generation. You are different from them. Mm-hmm. You are not the same. Mm-hmm. Even you go to the same church, you are different. Mm-hmm. Amen. We can't be going to the same church. One is believing and not the other is not believing. That we don't, whether we attend the same church does not mean we believe the same thing. Remember, a lot of people, they were pressing on Jesus. Viele Leute haben Jesus berührt. It was that woman alone that was healed. Aber nur die eine woman with issue of blood. Blutung wurde geheilt. Is somebody getting it? Mm. Amen? Amen. Until you believe. Erst wenn wir glauben. It's as if you are wasting your time. Es ist so, als ob wir unsere Zeit verschwenden. Amen? Mm. But you are a chosen generation, a royal priesthood. That's, you remind yourself of all this. Let this be in your heart. Lass zu, dass das in deinem Herzen ist. And walk like somebody that is, you know, that believed this. Und wandle so wie jemand, der das glaubt. Smile like somebody that believed this. So let me jemand, see your smile. Glaubt. Amen. And laugh like somebody that believed this. Und jump like somebody that jemand, you know everything you do. Let it be seen that you believe this. Mm. Praise the Lord. But you are a chosen generation, a royal priesthood, and holy nation, a peculiar people, a special people. He said you are special. You are different. I believe you, please. Believe. You know, until you believe, it will never work for you. Amen. You know, Joseph believed he was special. Amen. I believe it. You believe it. You are not afraid. You will never be afraid of anything. Wenn wir das glauben, werden wir vor nichts Angst haben. You will not be in haste. Wir werden nicht in Eile sein. Joseph was not in haste. Joseph war nicht in Eile. Amen. Amen. He spent more than 2 years in the prison. Er hat mehr als 2 Jahre for doing nothing. Verbracht. And he did not complain. Obwohl ich unschuldig war. Instead, he was still working for God. Aber dennoch hat er weiterhin dort für Gott gearbeitet. Amen. Und statt sich zu beschweren. A peculiar people that you should show for the praises of him who have called you out of darkness into the marvelous light. You see who you are. Wisst ihr, wer wir sind? Where you belong. Wohin wir gehören. He said, which time in the past we are not a people, but are now the people of God, which had not obtained mercy, and now have obtained mercy. Praise the Lord. Hallelujah. Dearly beloved, I beseech you in as strangers and pilgrims obtained from fleshly lust, which war against the soul. Having your conversation honest among the Gentiles, that whereas they speak against you, do you know how you make your conversation honest before them? Wisst ihr, wie wir das hier tun? It's by speaking Christ. Wie wir Christus sprechen. It's not. Let me just do like this. You know, some people, you cannot even talk. Somebody says, you know. I don't know what people call, what they call honest. Amen? Was Menschen hier enthaltsam nennen. It's not what Christ called honest. Ist nicht das, was Jesus Christus. He said, having your conversation honest among the Gentiles. That everywhere you are for Christ. Ein guter Wandel. Das heißt, dass wir in Christus. You have Christ in your mouth. Dass wir Christus in unserem Geist haben. Und Christus sprechen. They are going to ask you questions. You are going to communicate with them. Wir werden ihnen sprechen. You are going to say something. Sometimes you are quiet. They will say, why don't you say something? Ich höre es so ruhig und sie fragen, was sagst du dazu? Then you ask them, do you really want me to speak? Sie, are you really sure you want me to speak? Because I'm going to speak, give you what I have. Mm-hmm. I have Christ. Geben, was ich habe. Ich habe I have Jesus Christ. Amen. Then you land. Amen. They invite you. Und dann then you sprechen. Land. Praise the Lord. Amen. Instead of speaking like them, don't speak. It's better you are quiet. Es ist besser, still zu sein, als wie sie zu give sprechen. Them Christ. Gib ihnen Christus. That's how you allow your conversation to be honest before them. So haben wir einen guten Wandel vor den Heiden. It's not that I went to Neuss instead of Düsseldorf. Okay, I'm sorry, I did not go to Düsseldorf. Nicht indem wir weltlich ehrlich sind oder weltlich höflich sind. Praise the Lord. Let me leave there because of time. Amen. Amen. We are divine. Wir sind göttlich. You know, if you have things and you don't know you have them, you cannot even use them. Wir Dinge haben und nicht wissen, dass wir sie besitzen, können wir sie nicht nutzen. And if you are divine and you don't know you are divine, how can you tell your children that they are divine since they are saved? Und wenn du nicht weißt, dass du göttlich bist, wie willst du deinen Kindern weitergeben, dass sie göttlich sind, weil sie errettet sind? If you are special and you don't know that you are special, how can you tell other children that they are special? Wenn du besonders bist, I help them to know that aber nicht special. Weißt, dass du besonders bist, wie willst du das weitergeben, dass sie besonders sind? Whatever we do is divine. Was immer wir tun, ist göttlich. To hear and obey Christ is divine. Christus zu hören und ihm zu gehorchen ist göttlich. In Psalm 1, verse 3, it says, whatsoever you do, prosper. Was immer wir tun, hat Erfolg. Amen. Amen. Because we are divine. Weil wir göttlich sind. Whatsoever we do. Was immer wir tun. We don't, you know, we don't. It's not until we are a doctor, we prosper. Wir sind nicht erfolgreich, erst wenn wir diesen we Doktor prosper haben. Whatsoever. In allem. No matter what we do, we egal prosper. Wie klein oder groß es ist. Mm. Is somebody getting it? Mm. You know, we are sometimes we are like Christ, the disciples of Christ. Manchmal sind wir die Jünger von Christus. That did not believe, or even let me say, know that Christ was the Father. Die nicht wussten, dass Christus der Vater ist. Remember John 14. Johannes 14. They said, "Show us the Father." Hat gesagt, zeig uns den Vater. Jesus was surprised to know that they did not know that he was the Father. Jesus war überrascht, dass sie nicht wussten, dass er der Vater ist. He said, "I've been here so long with you, and you don't still know I'm the Father." Und dennoch wissen nicht, dass ich der Vater bin. So also, we have been going to church. Genauso sind we don't know that we are divine. Zur Kirche gegangen. We don't know who live in us. Wir wissen nicht, wer we don't know who we are. We are afraid of witches and wizards. We are afraid of whatever is outside. They should be afraid of you. Angst vor dem, was da draußen herrscht, vor den bösen, für Dämonen und Dingen, aber eigentlich sollten diese Dinge vor uns haben. Angst praise haben. The Lord. If you do not know the Christ in you, wenn du Christus in dir nicht kennst, how can you give that Christ to your children? Or to the children that you take care of? An andere Kinder. The children you take care of should receive the Christ in you. Kinder, not just the children you give birth to. Die Kinder, auf die du aufpasst und die in deiner Nähe sind, ob du sie gebärt hast oder nicht, ihnen sollst du Christus weitergeben. If you cannot see the Christ in you, how can you tell them to see the Christ in them? Aber wenn du Christus in dir selbst nicht siehst, willst du ihnen Christus weitergeben. You cannot give what you don't have. Du kannst das nicht weitergeben, was du nicht besitzt. If you know the truth, love the truth, pursue the truth. You know, Jesus said in Matthew 13, he said we have to sell everything to have the truth. Und Jesus sagt Matthäus, dass wir alles verkaufen sollen, um die Wahrheit zu ergattern. He said, when we find the truth, we have to sell because the truth is very expensive. Weil die Wahrheit teuer ist. Coming to this church is expensive. Diese Gemeinde zu gehen ist teuer. This time, some of you are supposed to be sleeping at all. Normalerweise. Or going from one club, one party to another. Schlafen, arbeiten. Or even making money. Oder Geld verdienen oder sonst. That you are spending the time in the house of God is expensive. Aber wir verbringen die Zeit im Haus Gottes und das ist teuer. No, some of you are coming from far places. Oder einige von euch kommen von weit weg. It is so expensive. Es ist teuer. He said you have to know if you find the truth. Sell everything and have it. Wenn du die Wahrheit gefunden hast, sollst du alles verkaufen und sie you know, behalten. If we find a good job. Wenn wir einen guten Job gefunden you know, we live where we have been living and we park near very close to it. Ziehen wir dorthin, in die Nähe des Jobs. If we can do something because of the natural, wenn wir etwas tun können, we cannot do something because of divine. Wieso dann nicht wegen dem Göttlichen? We take joy in saying it is too far. Wir your victory is too far. Dass, that's what Kirche we are talking weit weg ist, dass unser Sieg zu I cannot be there because it is too far. Weil es zu weit weg ist. Your victory is too far. Your blessing is too far from you. The house Sieg of God ist should zu be weit your weg hope. Von dir. Deine Gemeinde ist zu weit weg von dir. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Distance should never be a barrier between you and Christ. You and the house of God. Die Distanz sollte niemals ein Hindernis sein zwischen dir und dem Haus Gottes. Amen. Nothing should be a barrier. You know, if job is disturbing, you quit that job. Don't allow any job to stand between you and Christ. Und selbst wenn ein Arbeitsplatz das Problem ist, dann sollte dieser Arbeitsplatz gehen. Allow him to be number one. Darf diese Beziehung, darf das, was du mit Christus hast, drohen. And that is why before you have any job at all, consider him. Deswegen, bevor du auch einen Job annimmst, denk an Christus. Amen. Amen. Put him in consideration. Denk über ihn nach. Praise the Lord. Amen. Christ's divine love. His divine joy, his divine peace, rest on everything. That's what we need. And our children are in need of them. Das ist das, was wir brauchen und was Christus, was unsere Kinder brauchen. And that's what our family needs. Das ist unsere Familie. The natural family. Unsere natürliche Familie. And friends, they are in need of them. Amen. Freunde, sie brauchen das. They don't need the fake love. Sie brauchen keine falsche Liebe. They are tired of the fake love. Sie haben die falsche Liebe. They don't need the fake joy, sie the fake peace. Die falsche Freude. Amen. Amen. We have had the natural, you know, we and them, all of us have had the natural for too long. We need the divine now. Amen. The divine that is of Christ. We have been in religion too long. Let us turn to Christ. Let us open the door for the true Christ to come in. Das in Revelation, it says he is still knocking. Um den wahrhaftigen Christus reinzulassen, denn er klopft immer noch an. You know, for some of us, we believe we don't have children because we have not given birth to any child. Einige von uns glauben, dass wir keine Kinder haben, weil wir noch keine Kinder gebärt haben. We all have children. Wir alle haben Kinder. Amen. Amen. You know, two people that talk about, let me just point out two people. You know, Paul and Jesus. Paul and Jesus. You know, Paul talked about his children. Paul said about seine, his son. Er gesprochen, über seinen Sohn. If we quickly go to 2 Timothy. 2 Timotheus. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Any message should be your message, please. Jede Botschaft. All the message we preach here. Deine Botschaft. Don't say it doesn't belong to you. Sag nicht, ich habe nichts damit zu tun oder spricht mich nicht an. Amen. Amen. Second Timothy 1 verse 2. 2 Timotheus 1 vers 2. He said to Timothy, my dearly beloved son, grace and mercy and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. We know that, you know, Paul did not have any children. Wir wissen, dass Paulus keine Kinder hatte. But he said, Timothy, my beloved son. Aber er hat geschrieben, Timotheus, mein geliebtes Kind. If you also go to 1 Timothy 1, verse 2. 1 Timotheus. He said, unto Timothy, my own son in the faith. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. My own son. Mein eigener Sohn. To have children is not by giving birth naturally in Christ's world. Those who give Christ to, they are your children. In Hebrew too, Jesus talks about that instead he said we are his children. Hebrew 2:11-14. You learn to live by faith. Wir lernen, um Glauben zu leben. Learn to live by what Christ calls you. Lernt so zu leben, wie Christus uns nennt. Amen. Amen. Learn to live by who you are in the Spirit. Lernt so zu leben, wie das, was wir im Geist sind. Divine is not earthly, it is spiritual. Göttlich ist nicht irdisch, es ist geistlich. Christ did not give us earthly life. Christus hat uns kein irdisches Leben, but divine life. Sondern göttliches Leben. Amen. Amen. And that's why, you know, when Satan sees you, he bows. He don't do like this. Satan sees you, he bows. When Satan sees you, he says, I bow. Amen. Amen. Amen. Because he knows that you are divine. Amen. When problems see you, they bow. Amen. Amen. Because you have a divine life. Ein göttliches Leben. You have divine person inside of you. Eine göttliche Person in dir. One third of you is God himself. Ein Drittel von dir ist Gott selbst. Amen. There is no barrenness in Christ's world. Es gibt keine Unfruchtbarkeit im Königreich Gottes. None of God's children is barren. Keiner der Kinder Gottes ist unfruchtbar. Even you don't have children here on earth. Amen. Paul was not barren. Paulus war nicht unfruchtbar. You know, it's Timothy, my own dear son. Er hat gesagt, Timotheus, mein geliebtes Kind. Praise the Lord. Amen. I prefer to have the children God will have for me than to have children that is Satan, that is coming from Satan. Lieber die Kinder, die der Herr für mich will, als die Kinder, die der Teufel für mich vorprogrammiert hat. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Even in Africa, You know, parents, they are always the mother of all children in Africa. But here, I don't even know what is wrong with them. Selbst in Afrika ist das normal, dass man als Mutter immer die Mutter von allen Kindern ist, nicht nur von seinem eigenen Kind. Aber hier in Deutschland gibt es diese Mentalität nicht. Amen. They want to call them country of Lucifer. Amen. You know, because, you know, they run. To be a parent. Praise the Lord. Yeah. To be parent is not who you give birth to. Ein Elternteil zu sein, bist du nicht, weil du ein Kind gezeugt but hast. But who you give Christ to. Sondern weil Amen. Du dieser Person Christus mm-hmm. gegeben hast. We just read that of Paul. Amen. Wir haben eben das von Paulus gesprochen. Be a parent for Christ. Sei ein Elternteil für Christus. And not for Satan. Und nicht für den Teufel. Be a parent for the Lord. Sei ein Elternteil für den Herrn. Be there for our children to bring them to Christ. Sei da für alle Kinder, um sie zu Christus Amen. Zu bringen. Amen. You are parents to children when you give them the true Lord. Amen. Amen. Wir sind Eltern für Kinder, wenn wir ihnen den Herrn geben. Mm-hmm. Praise the Lord. Amen. And these children, you know, we are to love them with Christ's love. Diese Kinder sollten mit der Liebe von Christus. And not with the love of this world. Und nicht mit der Liebe dieser Welt. Amen. Amen. With Christ's love and not with the love of this mit world. Welt, mit der Liebe von Christus und nicht mit der Liebe dieser Welt. Again, Christ's love is divine. Weil die Liebe von Christus göttlich Don't ist. Compare your children to one another. Vergleiche deine Kinder nicht miteinander. You have three children, don't compare them to one another. Und drei Kinder, vergleiche nicht miteinander. Amen. Amen. Or don't compare them to other children. Vergleiche sie nicht mit anderen Kindern. Amen. Amen. Don't desire what other children have for your children. Wünsche dir nicht, don't know if somebody's getting it. Die Amen. Kinder von anderen Leuten. Don't desire what they have, what other children have for your children. Except if they have the true Christ. Sei, wenn sie Christus haben. Amen. Amen. Your children don't prefer one to another. Und bevorzuge deine Kinder auch nicht. Don't love one more than other. Liebe nicht eins love mehr als them. Andere. The love of Christ is Liebe equal. Von Christus ist gleich. Don't love one more than other. Liebe nicht ein Kind mehr als don't andere. Prefer one more than other. Nicht ein you kind make mehr the children andere. Be jealous of one und another. Du sorgst dafür, dass Kinder dann you prefer it among them. Eifersüchtig sind und sich dann anfangen, you are going to destroy them. Du wirst sie zerstören. It's a matter of time. Eine Frage der Zeit. They will fight. Sie werden sich bekämpfen. Amen. Amen. Don't judge them in the flesh. Richte sie nicht im Fleisch, sondern im Geist. How? By seeing the Christ indem in them. Du Christus in ihnen siehst. That's how you allow the Holy Spirit to work in their life. So lässt du zu, dass if somebody gets it something. Arbeitet. Praise the Lord. Hallelujah. See them in the Spirit. Sie see the Christ in them. Sehe Christus in ihnen. And not the outside. Und nicht das Äußere. Don't see how clever they are. You know, one might be clever, the other one don't know anything at all. Einer ist vielleicht don't schlauer prefer als der andere, one to aber the other. Bevorzuge dich den einen für den anderen. You know, one must be might be beautiful. Everybody say beautiful, the other one is ugly mucheche. Und vergleichen sie euch, weil einer schöner ist und der andere vielleicht etwas anders aussieht. You know, don't prefer the beauty more than the other. Und let them be. Bevorzuge dich das schöne Kind. Allow it to be Christ that is their beauty. Und das Christus. Amen. Lass sie wissen, dass Christus ihre Schönheit ist. God children, Jesus Christ is our beauty. Amen. Amen. Not Christus our dress. Christus unsere Schönheit, nicht unsere Kleidung. Not our painting. Nicht unsere. Not unser no, it's Jesus Christ that is our beauty. Sondern Christus unsere Amen. Schönheit. Is somebody getting it? Amen. Praise the Lord. Amen. Don't prefer them, you know, some, you know, parents, they love those that can help them. Those that are there for them. Als Eltern in dieser Welt liebt man die Kinder, die einem helfen, die einen unterstützen. That can give, that give them money. Die einem Geld geben. They They love me more than even females. Some parents. Einige lieben sogar die Jungs mehr als die Mädchen. Amen. Some family. Ja, men, so. You know. They love me more than female. That's not Christ. That's satanic. That's demonic. Das ist dämonisch. See the Christ in them. Sieh Christus in ihnen. You are going to destroy them. Du sollst if you see ihn. Male or female, you are walking. You are under law. You are under death. Dann bist du unter dem Gesetz. Amen. Amen. If you see Christ, you are under grace. Wenn wir Christus sehen, sind wir in der Gnade. Amen. Amen. Allow the love you love them to be the love of Christ and not the love of this world. Liebe sie mit der Liebe von Christus, nicht mit der Liebe dieser Welt. Not the love of male or female. Nicht, weil sie ein Junge oder ein Mädchen sind. Not the love of a clever boy, clever girl. Oder weil sie schlau sind. Amen. Praise the Lord. Amen. You know, if we go to Genesis 37 and see somebody that loves with this love, the love of this world. Let us quickly go there. Somebody that loves his son with the love of this world. Amen. Amen. There was a problem. He brought problem. That brought him tears. That was not the will of God. Christ never will evil. Genesis 37. We'll click and go through. Amen. 1. Mose 37. Praise the Lord. Amen. 37. This man's name is Jacob. Amen. You still remember him? Mm-hmm. Amen. Jacob. And Jacob dwelt in the land wherein his father was a stranger, in the land of Canaan. A stranger. Ein Fremdling. His father was a stranger in the land of Canaan. You know, you are in Germany, it's like you are a stranger. In Deutschland sind so wie Fremdlinge. In this world, we are like strangers. Welt sind wir Fremdlinge. We have another world. Wir haben ein anderes Zuhause. Which is Christ's world. Das ist Haus von Christus. Amen. Amen. These are the generation of Jacob. Joseph, being 17 years old, was feeding the flock with his brethren, and the lad was with his sons of Bilhah and with the sons of Zilpah, his father's wives, and Joseph brought unto his father their evil report. Praise the Lord. Amen. Amen. Because of time, please let here be your homework. This Joseph's story. Amen. Amen. That's verse, this whole of verse 37. Amen. Amen. Verse 3, he said, now Israel, Jacob is also called Israel, Jacob amen? Israel. Israel loved Joseph more than all his children. Mm. You see something there? Mm. He loved one more than others. Er hat einen mehr geliebt als die anderen. Amen? Amen. Because, look at the reason. The motive behind what you are doing is more important than what you are doing. The reason he loved one was, der Grund, weshalb er einen was hat, so deadly, der was so flesh, flesh, flesh and blood, was evil. So bösartig. Amen. Mm-hmm. We love, we can love one more than other because somebody is accepting Jesus Christ. Mm-hmm. Amen. Wir können einen mehr lieben, weil er vielleicht Jesus Christus akzeptiert als der andere. Yeah, if one is accepting Christ more than others, wenn der eine mehr Christus and you love that. You love the Christ in that in your son Christus. More than you know the other, and you know the Holy Ghost. If you love the one with Christ more than the other, the Holy Ghost will help you to bring the other to Christ also, so that you love him with the same love you love the other. Wenn du den einen Sohn that's the love of God. Mehr liebst als den anderen, weil der eine Jesus Christus hat und der andere nicht, wird der Heilige Geist dir helfen, den anderen Sohn, der nicht Jesus Christus hat, auch zu lieben, damit du ihn zu Christus bringst. Because the love you have for one, weil die Liebe, die the one you said you love, if it is Christ, wenn es Christus ist, it, you are under grace. Bist unter der Gnade. And the Holy Spirit is in charge of grace. Ist in der Gnade. Amen. Wer? But if the one you love is the love with the love of this world, the evil love, amen, you are playing with death. You bring death into the children's life. They will fight. Dieser Kinder, sie werden sich bekämpfen. They will be jealous. Und eifersüchtig aufeinander sein. They will be full of unforgiveness, voll bitterness, hatred. Bitterkeit und Hass sein. Why? Because the father is using his half the weapon. He's you know, he's in the territory of Satan. Weil der Vater im Territorium des Teufels ist. Amen. He said Israel loved Joseph more than all his children because he was the son of his old age. Can you see the motive? Seht ihr das Motiv? So evil. Das ist ein bösartiges Motiv. And he made him a coat of many colors. And when his brothers saw that their father loved him more than all his brethren, they hated him and could not speak peaceably unto him. Praise the Lord. Amen. Some parents, they still did do that today. Einige Eltern tun das heute immer. They prefer some children more than others. Sie bevorzugen einige Kinder mehr als andere. Amen. Mm-hmm. And some, you know, there was a lady that told us a story years ago. And this lady said her mother, she don't know why the mother just, the hatred that the mother, her mother was having on her was so heavy. Eine Freundin von uns hat uns mal erzählt, dass ihre Mutter sie so krass gehasst hat als Kind. She said, they are up to five children. She said, but the mother loved others, except she. She don't know why. Ihre Mutter hat die anderen Geschwister geliebt, aber mich nicht. Sie halt nicht. And she said, when people come to the, she said, people, everybody know about it. Und das wusste sie, das war jedem klar. Because she cooks, she will never give her. Weil sie hat she gives to other children. Hat what have she done? Nothing. Essen gegeben und ihr nicht. She said up to now. Selbst bis heute. Then she brought her mother to Europe to visit her the aber other sie day. Hat sogar dann ihre Mutter damals, zu der Zeit this, sogar this girl now that they built house for her mother in Nigeria. Und dieses to Tochter it. Hat ihr dann sogar, others could not, als those she loved. Dann ein Haus gebaut. Praise the Lord. Amen. I know that that is not the way. Ich weiß, dass das nicht, but so, you know, parents, you know, I don't know what they have seen or what they are after. Ich weiß nicht, was diese Eltern sehen oder wohinter sie her sind. They pick and choose who they love. Sie wählen, wen sie lieben. And it's so evil. Und das ist bösartig. Amen. Amen. And with that, the destruction that will come into the family. Die Zerstörung, die in die Familie kommt. They, when they are small, you cannot even notice it. But we let them, let time goes on. Merkst du das nicht, you are going to see something that you will not like. Wirst du etwas sehen, was dir nicht gefällt? My grandmother was like that too. Meine Großmutter war auch so. He preferred the male children than the female. Oh no, she preferred the female children more than the male children. Sie hat die Mädchen mehr gemocht als ihre Jungs. Why? Because the male children, they are going to marry. Weil sie gesagt hat, dass die männlichen, dass ihre Jungs heiraten werden. She was there to fight their wife. Und dann always there to fight the wives. Die Frauen ihr sozusagen ihre Söhne wegnehmen werden und deswegen sind die Frauen halt loyaler sozusagen. Und sie war halt immer da, um diese Frauen ihrer Söhne zu bekämpfen. And she loved you. She want, you know, she make it that you know all her children they are all educated, but the males she make them married uneducated women, so that she will have right over them. I don't know how to explain it. Und sie hat halt immer, sie hat damals dafür gesorgt, dass all ihre Kinder gebildet sind, aber both male and female they are all educated. Dass ihre Jungs ganz sicher ungebildete Frauen heiraten, damit sie als Schwiegermutter sozusagen die Macht über diese Frauen hat, weil diese Frauen dann halt, weil sie halt eben ungebildet sind und keine Position haben, halt gut zu manipulieren und kontrollieren sind. Praise the Lord. Amen. If you read here, you can see something here. Amen. It's, you know. Praise the Lord. Amen. Israel prefer one to the other. Israel hat einen Sohn mehr geliebt als die anderen. And it brought him tears. Und das hat ihn Tränen gebracht. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Loving your children with God kind of love protects you and the children. Deine Kinder zu lieben mit der Liebe Gottes beschützt dich und die Kinder from evil. Vom Bösen. Amen. Amen. Because the Holy Spirit is in control. Weil der Heilige Geist in Kontrolle he is ist. The one in charge. Er ist derjenige, der in Kontrolle ist. That family is the family of Christ. Die Familie ist die Familie von Christus. The family that you know, if you know the love of Christ, die Liebe von Christus and you kennst, love your children, you help them to know what the love of Christ is. Und that family is the love, die Liebe is the family von Christus of Christ. Zu erkennen, ist das die Familie von Christus. Mm. Amen. Amen. You know, we just heard the news of somebody that, you know, and the Lord spoke to me about it. Somebody that, you know, what is happening in a family. And the Lord spoke to me that if he is not in a place, der Herr hat mir gesagt, dass wenn er nicht an einem Ort ist, the people will not have him in their hearts. Wenn die Leute ihn nicht in ihrem Herzen haben. You know this house. Ihr kennt dieses Haus. We never stop talking about Jesus Christ. Wir hören niemals auf, über Jesus zu sprechen. Amen. Amen. And that's why you children, when you go out, you never stop it. Hören wir auch nicht mit auf, über Christus zu sprechen. You know, my daughter here, Tania, when she comes to me, she always tell me how she communicates with people. And I love it. Mit Leuten über Jesus spricht. Those she has been speaking to. Amen. Amen. You know, if a home is not built with Christ, wenn ein Haus nicht mit Christus aufgebaut ist, he said, where two or three are gathered, if you are not gathered in Jesus' name, you'll be gathered in Satan's name. Wenn wir nicht in Jesus' Namen gegründet sind, dann wir im Namen des Teufels gegründet sein. It means where you are gathered, what are you discussing? Wenn wir versammelt sind, it's not just talking. Wir? What are you talking? Worüber sprechen wir? Amen. Amen. What are you saying to one another? Was sagen wir zueinander? Is it flesh? Ist es Fleisch? Is it dead or life? Ist es tot oder Leben? Is it flesh or the spirit? Ist es fleischlich oder geistlich? Is somebody you getting it? Mm-hmm. You know, as you sit together, you are talking together. And you are speaking Christ. Wie Christus miteinander. There is great protection. Das Schutz. He protects you from all those evil. You will not come at an internet and be speaking evil. Du wirst dich nicht Internet präsentieren und Teuflisches erzählen. Because you don't have it in inside. Weil du you have Christ inside. In dir hast. You have this built, but in Christ, the Christ has built you inside. Christus hat dich innerlich if aufgebaut. Christ is not the root, wenn Christus nicht the fruit will surely be evil. Die Frucht auch bösartig sein. Is somebody getting it? Mm-hmm. Amen. Amen. The Holy Spirit take care of us. Der Heilige Geist passt auf auf uns. He take care of all the people involved. Er passt auf die Leute, die involviert sind. Amen. Amen. The love of this world is full of jealousy, bitterness, hatred. You can see it Eifersucht und Bitterkeit with the life of the children of Israel. Amen. Bei den, Jacob's children. Kindern Israels. Bei den Söhnen von Israel und seine Kinder. And loving your children with the love of this world, there is going to be problem. Wenn deine Kinder mit der Liebe dieser Welt liebst, wird es ein Problem geben. Please read 1 Corinthians 13, 1 to the end also. Lies bitte 1. Korinther 13, 1 bis zum Ende. Amen. Amen. Read 1 to the end also. 1 bis zum Ende bitte. Amen. I know the love of God. Du kennst die Liebe Gottes. Amen. God kind of love. Gott. There is no jealousy in God kind of love. Amen. There is no jealousy in God kind of love. In Gottes Liebe ist keine Eifersucht. There is no bitterness, hatred in God kind of love. Kein Hass in Gottes Liebe. Because the Holy Spirit is involved. Weil der Heilige Geist involviert ist. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. So we stop here and continue on Sunday. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen.